Bis zu diesem Wochenende hatten die Politikerinnen und Politiker der Gemeinde damit gerechnet, dass die Besetzung nur eine kurzfristige Protestaktion sein würde. Jetzt sahen sie sich ernsthaften Schwierigkeiten gegenüber. Das Gelände war Böhm bereits fest zugesagt worden, es gab zwar noch keinen Vertrag und die Zustimmung des Gemeinderats war noch ausständig, aber Böhm hatte briefliche Vereinbarungen mit der Firma Wieback, der Wiener Betriebsansiedlungsgesellschaft, die dem Finanzstadtrat der Gemeinde unterstand. Und Finanzstadtrat Meyer dachte nicht daran, auf den Verkauf zu verzichten. Das Gelände jetzt von der Polizei räumen zu lassen, hätte nicht sehr gut ausgesehen. Seit dem großen Fest redete man in ganz Österreich von der Arena. Die Presse hatte zum Teil positiv berichtet, mit einer großen Ausnahme der sozialistischen AZ. Die Jugendsendung des ORF ohne Maulkorb hatte die Arena-Bewegung ausführlich zu Wort kommen lassen. Und im Club 2 gab es eine Live-Diskussion mit Vertretern der Besetzer und Besetzerinnen, der Gemeinde und dem Unternehmer Böhm. Mit einer gewaltsamen Räumung würde es sich die sozialistische Gemeinde mit einem großen Teil der Bevölkerung verscherzen. 20.000 hatten allein in den ersten 10 Tagen die Forderungen der Arena mit ihrer Unterschrift unterstützt. Bis zum Herbst sollten es 70.000 werden. Kulturstadträtin und Vizebürgermeisterin Gertrude Fröhlich-Sandner versprach zunächst einmal, Strom und Wasser fürs Erste nicht abzudrehen und bot der Arena-Bewegung als Ersatz für den Schlachthof das Schloss Neugebäude an. Doch das bot bloß 2 schlauchartige lange Hallen, die sich nicht einmal besonders gut für Konzerte eigneten und schon gar nicht für das vielfältige Angebot unterschiedlichster Aktivitäten, das es nun auf dem Schlachthof gab. Jugendliche aus Simmering, die von der Bevormundung in den städtischen Jugendzentren genug hatten, richteten sich in einem der Häuser eine Diskothek ein. Ich finde es auch gut, dass man bei uns, dass einem da nirgend was reinredet und dass wir, was wir machen, von uns selber ausmachen und nicht von oben. Die, die einfach eine Einstellung haben und die eine Einstellung machen, ob, egal was wir wollen und was wir haben wollen, das ist für die nämlich überhaupt nicht ausschlaggebend. Für die ist nur eher ein althergebrachter Kulturbegriff ausschlaggebend mit Lipizzaner und sonstige Scherzchen und alles andere ist denen wurscht. Eine Gruppe von Rockern zog mit ihren Motorrädern ein. Eine Frauengruppe errichtete zunächst ein Kinderhaus, wo die traditionelle Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen durchbrochen werden sollte, dann auch ein Frauenhaus, in dem Männer keinen Zutritt hatten. Im Soldatenhaus boten Juristen Schulungen über Rechte und Pflichten von Präsenzdienern an, informierten über die Möglichkeiten des Zivildiensts und übernahmen die kostenlose Verteidigung bei Wehrdienstvergehen. Freilich zog die Arena auch Menschen an, die einfach nur eine Zuflucht suchten. Obdachlose, auch Drogenabhängige, minderjährige Jugendliche, die von zu Hause ausgerissen waren. Hier gab es schließlich Schlafmöglichkeiten und Gratisessen. Wir wollen dagegen ankämpfen, dass sie wie überall hinausgeschmissen werden. Ja, wo sollen wir sie hin tun? Die Sozialarbeitergemeinde versagt total, die das Haus der Begegnung versagt total, weil da werden sie ausgeschmissen. Die haben Himmelschristi Wün, von der Gesellschaft produzierte Verhaltensweisen müssen von der Gesellschaft eliminiert werden. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Kulturaspekt, diese Sozialarbeit mit diesen Leuten sie nicht hinauszuschmeißen, sondern ganz im Gegenteil, diese Randgruppen zu integrieren in eine stabile, große Gruppe. Es ging eben nicht um einen Ort, wo Kultur nur konsumiert werden sollte, sondern um einen Ort, wo Kunst und Kultur sich mit sozialen und politischen Bewegungen verzahnten, wo Künstlerinnen mit Lehrlingen, Studenten mit Hausfrauen zusammentrafen, wo man den Musikern nicht bloß zuhören, sondern sich von ihnen auch Gitarrengriffe zeigen lassen konnte, wo Profis mit Laien gemeinsam ein Bild konzipierten und malten und so weiter. Da waren Frauen dabei, waren Burschen dabei, die überhaupt noch nie gemalt haben. Und da haben wir halt versucht, dass da sowas wie Gemeinschaftsproduktion entsteht und dass man das immer wieder diskutiert während den Arbeiten. In der Arena setzten wir uns mit dem aktuellen politischen Geschehen in Österreich und in der Welt auseinander. Der österreichische Botschafter in Chile lieferte politische Aktivisten, die sich an ihn um Asyl gewandt hatten, dem Geheimdienst der Pinochet-Diktatur aus. In Kärnten sollte eine Volkszählung dazu benutzt werden, die Rechte der slowenischen Minderheit weiter zu beschneiden. Im italienischen Seveso kam es zu einem Giftgasunfall, der von der Konzernleitung tagelang verschwiegen wurde, wodurch noch mehr Menschen vergiftet wurden. Entweder du gehst in die Fabrik, hast das Risiko und das Muss. Oder dir ist dein Leben lieb, dann bist du arbeitslos. So ist die Welt in Seveso, 10 Stunden von hier. All das wurde auf der Arena diskutiert, war Gegenstand von Veranstaltungen und Solidaritätskundgebungen. Eine solche Vielfalt konnte nur das Schlachthofgelände ermöglichen. Darum lehnte die Vollversammlung der Besetzerinnen und Besetzer das Angebot der Gemeinde einmütig ab. Vollversammlungen fanden fast jeden Tag statt. Rede- und stimmberechtigt waren alle, die da waren. Alles wurde auf diesen Plenumssitzungen besprochen, egal ob es um den Klodienst ging oder um die Verhandlungen mit der Gemeinde, um Reibereien zwischen verschiedenen Gruppen oder um die nächsten Veranstaltungen und Aktionen oder um die Verwaltung des gespendeten Geldes. Die Gemeinde anklagen und so, ja, das finde ich ganz gut und wir sollten sehr fest angreifen. Aber ich finde, wir sollten das nicht nur vor der Presse machen, das möchte ich noch einmal betonen, weil die Presse ja doch nur mehr oder minder gut bezahlte Handlanger der Gemeinde sind. Und auf das sollte man empörte sich über eine Kulturpolitik, die jede einzelne Opernkarte mit 650 Schilling subventionierte, aber kein Interesse an Jugendkultur hatte. Man protestierte gegen eine Gemeinde, deren Firma Bauring gerade bei ungesetzlichen Geschäften im arabischen Raum mindestens eine 500 Millionen Schilling in den Sand gesetzt hatte, und man meinte, dass die Steuergelder der Wiener besser für die Betriebskosten der Arena eingesetzt würden. Diese Plenumsdiskussionen dauerten oft viele Stunden und waren nicht für alle besonders ansprechend. Also bezüglich des Plenums ist es so, dass da ziemlich viele Studierte, also Intellektuelle drinnen sind und dass eigentlich wir die Worte, die die Leute dort verwenden, eher nicht verstehen. Und darum würde ich es sehr günstig finden, wenn die Leute also eher in unserer Sprache, also in der normalen Sprache reden. Weil ich finde, für jedes Wort, das man ausländisches Wort oder was nimmt, gibt es auch ein deutsches auch. Und das war, glaube ich, auch für die Leute wichtig, weil dann auch viel mehr Arbeiter, Jugendliche ins Plenum geht hätten, die was jetzt eher desinteressiert daran sind, weil sie es eben nicht verstehen. Doch nach einigen Wochen ergriffen auch viele das Wort, die sich früher von dem Plenum ferngehalten hatten. Das gewählte Komitee berichtete dem Plenum täglich. Es war nicht für eine bestimmte Zeit gewählt, sondern konnte jederzeit vom Plenum abgewählt oder ergänzt werden. Seine Zusammensetzung wurde auch mehrmals geändert. Mitte August wurde der Arbeitsgruppenrat eingeführt. Jede Arbeitsgruppe entsandte einen Vertreter in diesen Rat. Während das Komitee die Arena nach außen vertrat und die Verhandlungen führte, sollte der Arbeitsgruppenrat die inhaltliche Arbeit der Arena entwickeln. Eine Liste der Arbeitsgruppen zeigt, welche Vielfalt es da gab. Elektriker, Sicherheitsdienst, Architekten, Theatergruppe, Türdienst, Kinderhaus, Betriebsarbeit, Videogruppe, Infostand, Lehrlingsarbeit, Soldatenhaus, Finanzkollektiv, Teehaus, Sozialdienst, Öffentlichkeitsarbeit, Frauenhaus, Werkzeug- und Materialdepot, Stadtagitation, Redaktion, Malergruppe, Fotogruppe, Küchenkollektiv, Programmkollektiv, Sanität. Die Arbeitsgruppen bildeten sich spontan. Wer etwas unternehmen wollte, suchte sich Gleichgesinnte. Besonders wichtig war die Öffentlichkeitsarbeit. Eine Arena-Zeitung wurde produziert. Eine Foto- und eine Videogruppe dokumentierten das Geschehen. Infostände in der Stadt wurden organisiert, eine Straßentheatergruppe gebildet. Man informierte regelmäßig die Presse, man schrieb Betriebsräte an, man versuchte, nicht nur die Jugendsendung des ORF, sondern auch den Seniorenclub und das Kinderfernsehen zu interessieren und so weiter. Für den 25. August wurde ein großes Stadtfest auf dem Ring vor dem Burgtheater geplant. Ich möchte zum Stadtfest noch eine Ergänzung sagen. Es hat sich zur Organisation dieses Riesenfests eine Arbeitsgruppe gebildet, die einstweilen nur aus 3 mickrigen Leuten besteht. Und das ist um einiges zu wenig. Und wir brauchen jeden Mann, der Vorschläge hat, der Plakate pinseln will, der alles Mögliche machen kann. Und ich, Frauen ebenfalls, Massen. Gemeindeeigentum darf nicht Privateigentum werden, war das Motto.